Kapitel 4 Willkommen in Wunderland. Erinnern wir uns an den antiquierten Begriff, den Mircea Eliade für Schamanen verwandte, Psychopompos. So merkwürdig er klingen mag, so wichtig ist er, um zu verstehen, worum es in diesem Hörbuch geht und warum alles mit allem verbunden ist. Psychopompos ist der Beiname des Gottes Hermes. Der war nicht nur Götterbote, er war der Verbindungsmann zwischen der Welt des Lebens und dem Reich des Todes. Ihm kam es zu, die Seelen der Verstorbenen in den Hades zu führen. Die Idee der Psychopompoi, das ist der Plural, ist weit verbreitet. Jenseitsführer, Seelenbegleiter, Mittler zwischen den Welten gibt es zuhauf. Da ist Beatrice, die Dante in der göttlichen Komödie durch Paradies und himmlische Sphären führt. Da ist Jesus, der die Seelen ins Himmelreich geleitet. Und natürlich das weiße Kaninchen, das Alice den Weg ins Wunderland weist, mittels des berühmtesten Kaninchenlochs der Literaturgeschichte. Die Idee des Psychopompos beruht auf den Vorstellungen, dass neben der alltäglichen auch eine außeralltägliche Welt existiert und es den Seelen möglich ist, hin und her zu reisen und andere Seelen dabei zu begleiten. Wie Eliade ausführt, sind Schamaninnen, welchen Geschlechts auch immer, Grenzgänger, Mediatoren, Mittler, die zwischen der Welt des Fassbaren und des Unfassbaren pendeln. Die schamanischen Reisen gelingen dank besonderer Gaben und raffinierter Techniken, die es den Seelen erlauben, den Körper zu verlassen und das abenteuerliche Reich der Schatten und Geister zu betreten. Und hier kommt die Archäologie ins Spiel. Auch wenn wir uns erstens nicht mit Schamanen auf eine Stufe stellen möchten und zweitens uns dazu auch nicht durch stundenlanges Trommeln oder bewusstseinserweiternde Substanzen in Trance versetzen müssen, sind Archäologen dennoch in der Lage, zu abenteuerlichen Reisen der anderen Art aufzubrechen. Auch sind sie Mittler zwischen den Zeiten und durchaus Spezialisten für die menschliche Seele. Tatsächlich ist das Ziel unserer Reise eine Welt, die für immer verschwunden ist und dennoch fortdauert, an verborgenen Orten ebenso wie in der Tiefe unseres Selbst. Wir erkunden eine andere Wirklichkeit, die neben der Alltagswelt besteht. Sie bestimmt unser Leben und ist doch nur den Kundigen zugänglich. Reisen der Psychopompoi benötigen eine Schnittstelle, an der sich die Welten berühren, eine Schwelle, die den Übergang von der einen Sphäre in die andere ermöglicht. Archäologen halten es da mit Alice Kaninchen. Sie bevorzugen Löcher im Boden. Unser Tor in die andere Welt liegt auf jenem Berg über der Saale und reicht keine 2 Meter tief in die Erde. Für uns soll die Erkundung eines geheimnisvollen Grabes, so das Versprechen dieses Hörbuchs, eine Reise zu unseren Anfängen werden. Wir können dort viel lernen über uns selbst.